Ich glaub mich an, Decke schießen, Rotkopf war, die Fresse dicht. Ich hab mal hinter mir, mein Blick, die Fresse kalt. Ich stell mich an die Decke, nehm so zwei Lieder, Hängen und Ringen, wollen wir bis zur Reden. Da wollen wir die Sonne, das Tod, das gäb's wohl nicht. Ich soll mal zum Friseur, das reicht schon recht schon spät. Ich hab mal hinter mir, ich glaub, ich